1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir beginnen wie immer montags mit einer freien und offenen Themenrunde. 0800 220 50 50. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Oder mailt uns domian@wdr.de. So, meine erste Anruferin heute Nacht ist die Jennifer. Hallo Jennifer. Hallo Domian. Jennifer, schön, dass du da bist. Ja, hi. Um was geht's denn bei dir? Und zwar geht es um den Unfall, der sich Sonntagnacht um 1 Uhr in Meschede zugetragen hat mit dem Geisterfahrer. Ah, dieser ganz schlimme Unfall, wo 5 Menschen ums Leben gekommen sind. Ja. Der Geisterfahrer war der Neffe von meinem Verlobten. Also dein Verlobter ist der Onkel von diesem Geisterfahrer? Genau. Ach du lieber Gott. Mhm. Es ist Sonntagmorgen, wir kriegen einen Anruf von seiner Nichte. Ja, er ist tot. Der ist falsch auf der Autobahn gefahren. Ja, wussten wir nicht. Wir sind sofort runter zu seinen Eltern, zu meinem Schwager und seiner Frau. Wir konnten es nicht glauben. Mein Verlobter hat den ganzen Sonntag noch gedacht, wie wir da waren. Der kommt gleich schon um die Ecke und sagt April. Ja, sag mal, es war überall zu lesen, dass er bewusst das gemacht hat, dass er sich selbst töten wollte. Stimmt das? Ja. Ja? Wir haben jetzt auch erst heute erfahren, dass der noch an seine Eltern und seine Geschwister eine SMS geschrieben hat. Es tut mir leid. Danach wollte seine Mutter ihn anrufen und da war das Handy schon aus. Warum hat er sich das Leben genommen? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Er war ein lebensfroher Mensch. Er hat das Leben eigentlich genossen. Er hatte, soweit wir wissen, keine Freundin gehabt, dass er Liebeskummer gehabt hätte. Selbst dann hätte er mit uns reden können. Und er weiß das auch, dass er mit uns hätte reden können. Mit uns allen. Also, dein Verlobter ist ja Onkel von dem gewesen. Genau. Du bist 22, ich glaube, er war 24. Genau. Das heißt, ihr wart in etwa gleich alt. Wie gut kanntest du ihn? Wie nah war das Verhältnis? Also es war jetzt nicht so, dass wir uns jeden Tag getroffen haben oder so. Wir haben uns zwischendurch mal auf Geburtstagsfeiern von Verwandten gesehen und das Verhältnis war zwischendurch mal abgebrochen zwischen meinem Verlobten und seinem Bruder. Hm. Und das hat sich jetzt wieder aufgebaut durch die Geburt meines Sohnes. Mhm. Ist das Verhältnis wieder ein bisschen zusammengeschweißt. Und aber beschreib noch mal ein bisschen, was war er so für ein Typ? Er war eigentlich ein bodenständiger Mensch. Er hatte einen festen Job. Was hat er gemacht beruflich? Er war bei seinem Opa in einer Firma beschäftigt. Als was? Ich glaube Maschinenbauer war. Ah ja. Und er hat, wie gesagt, er war ein lebensfroher Mensch. Wenn er was gehabt hätte, er war auch nie ein Mensch gewesen, der ein Problem in sich reingefressen hat oder so. Er war nicht still oder so. Aber offensichtlich hat er das schon getan. Sonst wäre das jetzt nicht passiert. Ja, aber darum wundert uns das alle. Also, wir können es nicht verstehen. Also, ihr habt in der Familie, gibt es keinen Anhaltspunkt, was der wirkliche Grund sein könnte? Nein, wir haben keine Ahnung. Selbst seine Eltern sind am Rätsel. Seine Geschwister, in der Familie ist es wirklich, dass nicht irgendwie Spinnefeind ist oder so, ganz im Gegenteil. Es war alles immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Zu den Cousinen, zu den Onkeln, zu den Eltern. Er hat nur diese eine SMS hinterlassen. Ja. In der genau stand, den genauen Wortlaut hast du? Es tut mir leid. Nur das, wie du es gerade gesagt hast. Nur es tut mir leid. Sonst gar nichts. Keinen Brief hinterlassen und... Nein. Nein, es war gar nicht. Er hatte keine Freundin, sagst du? Nee, wenn, dann hätten seine Eltern auf jeden Fall davon gewusst. Wie gesagt, es war jetzt nie, dass man irgendwie was verheimlichen muss in der Familie. Mhm. Die hatten immer für alles Verständnis gehabt, egal was vorgefallen ist. Ich sag's jetzt mal ganz grob, der hätte einen umbringen können. er hätte die Familie noch zusammengehalten. Mhm. Ich sag's jetzt mal so grob. Mhm. Also du willst damit sagen, dass die Familie immer für ihn da gewesen wäre, was für ein Problem auch da vorgefallen ist. Aber wahrscheinlich war es sowas Intimes und er hat sich nicht getraut, das zu äußern. Das Erschütternde an diesem Fall ist natürlich, dass sind 5 Menschen gestorben. Ja, die anderen 4. Aber das Furchtbare ist, und da trifft eben eine große Schuld deinen Verwandten, diese Schuld ist nicht klein zu reden, dass er 4 andere Menschen mit in den Tod gerissen hat. Ja, wir haben auch immer... Er hat immer gesagt, also das heißt, er hat selber immer Wut gehabt auf die Menschen, die sich das Leben genommen haben und andere mit in den Tod gerissen haben. Ja, aber wie kann man denn das erklären? Das ist ja nun das Schlimmste, was man machen kann, auf der Autobahn bewusst auf der Gegenfahrbahn zu fahren. Es ist bei mir und auch bei meiner Schwägerin oder zukünftigen Schwägerin, dass wir beide diese Trauer haben über diesen Verlust unseres Neffen, aber auf der anderen Seite diese Wut, dass er diese 4 Menschen, es sind ich sag jetzt wirklich, es ist scheiße, was er gebaut hat. Mhm. Ich glaube auch, dass das sehr schwierig ist für euch, für die Angehörigen, das alles jetzt so auseinanderzuhalten, dass einmal der Verlust des nahen Verwandten oder des Sohnes oder des Bruders oder wie auch immer das Verhältnis ist. Aber auf der anderen Seite ist er ein Täter, der 4 Menschen getötet hat. Ja, wir haben auch herausgefunden, dieses Ehepaar, was da mit dem Auto saß, die hatten einen 11-jährigen Sohn. Ach. Jetzt keine Eltern mehr hat. Wisst ihr, ist das jemand aus eurer Umgebung? Nein. Wir kennen ihn auch nicht und wir können es nicht verstehen. Er hat immer gesagt, wenn er so eine Scheiße bauen würde, er würde nie das Risiko eingehen, dass er andere mit reinreißt. Er hat immer gesagt, dann suche ich mir einen Baum und mach das. Aber er hat dann offensichtlich doch über sowas schon doch immer wieder mal gesprochen. Es war rhetorisch gesprochen, wenn irgendwie mal wieder sowas in den Nachrichten kam. Ja gut, wie man das so sagt, ne? Ja, halt. Ich hab auch gesagt, wenn ich sowas vorhab, dann reiße ich keine anderen mit rein. Haltet ihr die Familie es für möglich, dass er besoffen oder unter Drogen stand? Wir wissen nur, dass er noch abends, also er war wohl samstags noch beim Spiel gewesen in Dortmund und hat danach wohl bei seinem Bruder beim Umzug mitgeholfen. Da hat er sich, so wie ich das mitgekriegt habe, wohl ein Bier getrunken. War er großer Fußballfan? Ja, das war große, durch und durch. Der hat für diesen Verein gelebt. Deswegen. Nun ist er ja, das konnte man ja auch lesen, vor den Augen der Polizei im Auto verbrannt. Ja. Das ist ja auch eine furchtbare Nachricht, wenn man das als Angehöriger erfährt. Wie ist die Situation in seinem Elternhaus? Kannst du da was drüber sagen? Ja, wirklich mit der Welt. Es ist vor allen Dingen das zweite Kind, was die Eltern zu Grabe tragen müssen. Was war mit dem anderen Kind? Plötzlicher Kindstod. Also vor vielen Jahren. Wie viele Geschwister gibt es noch? Zwei Geschwister gibt es noch. Und ich bin jetzt selber vor 10 Wochen Mutter geworden und keine Mutter sollte ihr Kind zu Grabe tragen müssen, allgemein Eltern. Also, wie gesagt, was ich mir wirklich so schwer und schlimm vorstelle, ist jetzt für die Familie oder auch für den ganz engen Kreis, du bist ja vielleicht ein bisschen weiter davon entfernt, aber letztendlich auch relativ nah dran, mit der Trauer und mit der Schuld fertig zu werden. Und was mich so aufregt ist, heute Morgen stand RTL vor dem Elternhaus und wollte sich eine Story holen. Das finde ich ganz ehrlich scheiße von RTL, wenn ich das mal so sagen darf. Das finde ich auch. Ich hoffe, die Eltern haben sich zur Wehr setzen können. Klar, die haben gesagt, verschwindet und ist nicht, weil es ist klar, er hat Scheiße gebaut, aber auch auf der Seite ist eine Familie, die trauert. Und die Eltern können für sowas nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Die können dazu nicht. Natürlich nicht. Ja. Und das ist, klar, der tut mir natürlich leid. Der wird auch nie zu meinem Schwager und seiner Frau hingehen können, mein herzliches Beileid. Der wird hingehen und sagen, euer Sohn hat meine Eltern getötet. Es ist so, er ist man muss es knallhart sagen, er ist der Mörder von 4 Menschen. Mhm. Das zieht ja so unglaubliche weite Kreise. Es ist einmal, dass er die Menschen in den Tod gerissen hat. Dann ist da dieses Kind, was übrig geblieben ist. Und es seid ihr die Familie, die er ja auch indirekt mit reingerissen hat, nämlich durch diese Tat. Ich stelle mir auch die, wenn es dann zur Beerdigung kommt, wahrscheinlich ist das eine Beerdigung an sich sind ja schon schlimm und traurig, aber das ist wahrscheinlich eine gar nicht für mich vorstellbare Atmosphäre, die dann dort herrschen wird. Ja, das wird klar, es ist auf Beerdigungen herrscht immer eine gedrückte Stimmung, aber das wird wohl verdammt. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Er war, wie man das so lesen konnte, ja sofort tot und eingeklemmt in dem Auto. Ja. Und dann. Wir haben ihn auch in dem Auto, wir haben ihn aus dem Auto gar nicht mehr rausgekriegt, ja. Die haben ihn mit dem Auto nach Dortmund verfrachtet. So. Mhm. Das heißt, die wenigen sterblichen Überreste, die noch zu bergen sind nach dem schweren Feuer, die werden dann beigesetzt. Ja. Furchtbarer Fall, Jennifer. Das ist ja der Horror für uns alle, die wir Auto fahren, dass auf der Autobahn jemand entgegenkommt und so etwas macht. Ja, also ich mache gerade selber meinen Führerschein, bin dabei, besser gesagt. Und die Vorstellung allein, ich meine, wir haben selber eine Verwandte, die in Brilon wohnt, das ist noch weiter weg wie Meschede und wir hätten nur auf dem Rückweg sein brauchen. Mhm. Wieder zurück, der hätte uns entgegenkommen können. Ja. Ich auf der anderen Seite sage ich auch, der kann froh sein, dass er tot ist. Weil mit der Schuld zu leben, 4 Menschen umgebracht zu haben, nur weil man sich selber das Leben nehmen wollte, da war sein Lebtag nicht mehr froh geworden. Ja, es ist alles ganz furchtbar. Es gibt gar nichts weiter zu sagen, als es ist nur grauenhaft und das Mitgefühl gilt den Angehörigen, allen Angehörigen, euch genauso wie den Angehörigen der anderen Opfer. Ja. Und vielleicht kommt ja irgendwann doch noch mal was raus. Vielleicht findet man ja noch irgendwo doch noch einen Hinweis, was da mit ihm los war. Manchmal dauert das ja eine Weile, ehe man das dann rauskriegt. Ja. Ich möchte jetzt noch mal öffentlich im Radio sagen und ich denke mal auch im Namen der ganzen Familie unser aufrichtiges Beileid den Angehörigen der 4 Toten. Mhm. Ja. Auch wenn das wahrscheinlich, auch wenn es hat auf taube Ohren stößt, aber. Nein, das finde ich schon sehr, sehr respektabel, dass du das sagst. Und ich glaube, das nimmt euch auch jeder ab. Das ist für euch ja genauso eine Katastrophe, ein Schock ist für alle. Es hätte jeden treffen können. Es hätte auch einen von uns treffen können. Jennifer, ich beende mal das Gespräch und danke dir für deine Äußerungen. Das ist natürlich so als Außenstehende interessant, das mal so aus der Innenwarte zu hören und authentisch und freiwillig vor allen Dingen. Wir sind nicht RTL und stehen bei euch vor der Tür und bitten um ein Interview. Jennifer, ja, dir und den Rest der Familie alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit. Danke. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Heinz. Und Heinz ist 43. Guten Morgen, Heinz. Guten Morgen. Oh, Heinz ist aber laut. Ja, bitte? Heinz ist im Auto, oder was? Ja, Heinz ist im LKW, genau. Und fährt Heinz? Heinz steht. Ja. Das ist gut. Ja. Um was geht's bei dir, Heinz? Bei mir geht's, ja, ich habe am 11. September meinen Neffen verloren. Mit 13 Jahren. Was ist geschehen? Ja, der ist gedankenlos über die Straße. Und dann hat ihn ein Fahrzeug erwischt und er war sofort tot. Mhm. Ich habe das mitten auf der Arbeit erfahren und habe die Arbeit gleich abgebrochen. Ja, bin dann zu meinem Bruder hingefahren, war dann Holland in Not. Ne? Mhm. Das war dein Neffe, das heißt, es gab noch ein enges Verhältnis zwischen den Familienteilen? Ja, genau. Unsere Familie ist eigentlich sehr dicht zusammen. Mhm. Und ja, auch zu dem Zeitpunkt waren wir dann alle, ja, einer wohnt in Berlin, der kam dann sofort runter. Mhm. Und du sagst, das ist am 11.12. letzten Jahres passiert. Letzten Monat ist das passiert. Ach so, am 11.10. Am 11.10., ja. 11.10. Da ist das passiert. Also in diesem Monat? Dienstag. Diesen letzten Monat. Ach so, entschuldige, jetzt habe ich das, ja. Kein Problem. Ja. Wie ist das denn? Erzähl doch nochmal, wie das genau passiert ist, dieser Unfall. Ja, der ist irgendwie, wollte nochmal zu seinem Freund fahren und hat dann so ein Telespiel mit eingesteckt. Mhm. Und ist dann raus von zu Hause und die müssen über so eine Hauptstraße rüber. Ja, und dann ist er in Gedanken einfach so quer über die Hauptstraße. Eine Lehrerin stand wohl noch auf der anderen Seite. Hm. Die hat das wohl alles live miterlebt. Und dann kam da ein Auto und hat ihn hinten erwischt und ja, er war sofort tot. Das heißt, heißt das, dass der Autofahrer keine Chance hatte zu... Ja, meine Mutter und ich, wir denken da so ein bisschen anders. Mhm. Wie denkt ihr? Weil das, wie wir denken, das Auto stand zu weit weg, weil viele Leute sagen, er ist nur 60 gefahren. Mhm. Bei 60 fährt, dann steht das Auto nicht so weit weg. Das Fahrrad lag auch sehr weit weg. Mhm. Er stand lag genau an der Unfallstelle. Aber ja. kann das die Polizei nicht relativ schnell rekonstruieren? Ja, das Problem liegt einfach daran, es waren zu viele Zeugen, die ausgesagt haben, der Junge ist gedankenlos über die Straße. Mhm. Das glaube ich auch. Er war ein Träumer. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann wirklich 60 gefahren ist, wo 70 oder teilweise auch 100 erlaubt ist. Mhm. Das ist ein Kapfehl. Das ist eine Straße, die geht immer geradeaus. Ja, ja. Das heißt, was muss er als letztes gesehen haben? Wenn er ihn erwischt hat, hätte er ihn frontal erwischt, hätte ich gesagt, okay, mhm. das ist jetzt mal dumm. Mhm. Aber hinten, das heißt, der Junge war schon fast über die Straße rüber. So, dann ist das Auto auf der anderen Seite zum Stehen gekommen. Ich schätze 25, 30, 40 Meter weit weg. Das heißt, das wird jetzt sicher noch Gegenstand von genauen Untersuchungen oder eines Gerichtsverfahrens ja, sicher sein. Ich keine Ahnung, was da jetzt genau dran kommt, da wissen wir nicht. Kann man natürlich nur hoffen, dass das wirklich geklärt wird, aber dennoch, der Junge ist tot und das Unglück ist unfassbar für eure Familie wahrscheinlich. Ja, absolut. Also ich komme da ganz schlecht mit zurecht. Mein Bruder ist mitten im Umzug, der lenkt sich da gerade so ein bisschen ab. Ist das das einzige Kind deines Bruders gewesen? Ja, leider ja. Ja. Sein Ein und Alles, ne? Ist der Junge schon beigesetzt? Bitte? Ist der Junge schon beigesetzt? Ja, der ist am Montag gleich am 17. beigesetzt worden. Ne? Ja, ja. Mhm. Ja. Und wie war das denn auf der Beerdigung? Boah, das war hammerhart. Das war hammerhart. Es waren viele Leute da. Viele Kinder waren da. Mhm. Ja, die ganze Familie war da. Es war ja einfach grausam, ne? Zu sehen, dass du einen aus unserer Familie, einen 13-Jährigen, zur Grabe tragen musst. Furchtbar. Das ist hammerhart gewesen, ja. Habt ihr die nahen Verwandten, habt ihr ihn noch mal sehen können oder war er zu verletzt? Ja, mein Bruder und ich und seine Ex, wir waren in der Kapelle, wir konnten ihn also sehen, ne? Mhm. Und wir haben uns dann von ihm verabschiedet. Wie wirkte so sein Gesichtsausdruck? Ja, wir haben ihn untersucht. Wir haben, ja, friedlich, ne? Mhm. Einfach friedlich. Mhm. Man hat das alles wieder hergestellt, ne? Er hat den Riss in der Lippe, der zog sich bis unten runter zum Kinn. Mhm. Es muss fürchterlich geknallt haben, gar keine Frage. Das konnte man am Kopf sehen. Man konnte sehen, dass das alles wieder hergestellt worden ist. Ja. Und das. Gibt es denn schon, hat sich der Fahrer irgendwie. Nee, gar nichts. Gar nichts. Nichts gemeldet. Gar nichts. Es sind ja viele Fragen, die ich beantwortet haben will. Mein Bruder möchte das nicht mehr beantwortet haben. Er möchte damit abschließen. Ja, für den Bruder ist es wahrscheinlich im Moment zu schmerzlich, diese Fragen zu stellen, vermute ich. Ja, genau. Er will auch nichts von hören, ne? Mhm. Aber für mich stellen sich viele Fragen, ne? Wie war denn jetzt dein Verhältnis direkt zu deinem Neffen? Sehr gut. Ich habe ihm viele Sachen beigebracht. Wir haben viel gespielt. Mhm. Wir haben uns viel beschäftigt mit ihm. Mhm. Und das Verhältnis war eigentlich sehr gut. Hast du auch Kinder? Ich habe selber auch Kinder, ja, 4 Stück. Also dann gut, dann war es ein enges familiäres Verhältnis. Genau. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist alles... das ist ganz furchtbar. Bei mir im Kopf sind so viele Fragen, die ich beantwortet haben will, aber ich mag an meinen Bruder da nicht rantreten, ne? Also die Hauptfrage ist natürlich, die man sich immer stellt und zu Recht auch stellt, und die stellst du dir ja auch. Warum und wie konnte das dazu kommen? Ja, genau. Wenn man das ganz klar klären kann, davon kommt der Junge nicht zurück, aber es ist irgendwie ein bisschen... Nee, aber man kann das für sich selber abschließen, ne? Genau, ganz genau. Ganz so, ich selber bin Autofahrer. Ich wollte sagen, du bist selbst LKW-Fahrer, das muss dir jetzt auch ständig wahrscheinlich während des Fahrens auch durch den Kopf gehen. Ja, gerade wenn ich Nachtschicht habe, so wie heute, ne? Ich denke sehr oft an ihn. Glaube ich. Und das ist manchmal sehr grausam. Weißt du, es ist natürlich auch für für einen Autofahrer, ich bin auch Autofahrer, du bist Berufsfahrer sogar, auch eine unvorstellbar schlimme Vorstellung, dass einem selbst so etwas mal passiert, dass ein Kind vor das Auto läuft und man ein Kind tot fährt oder einen Menschen überhaupt tot fährt. Ja, das möchte ich nicht erleben. Das möchte ich nicht erleben. Ja, ich weiß gar nicht, wie man damit zurechtkommen kann. Wie redet ihr denn in der Familie? Also mit deinem Bruder kannst du über diese Fragen nicht reden, aber kannst du mit deiner Frau darüber reden oder mit anderen Verwandten? Mit meiner Frau kann ich darüber reden, ja. Sie sagt auch, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Weil ich habe das zweimal ausprobiert mit einem Freund. Ich bin mit 60 auf ihn zugefahren und habe einfach in eine Vollbremsung eingeleitet und ich habe ihn nicht erwischt. Ne? Aber es wird doch bestimmt eine Gerichtsverhandlung geben, nicht wahr? Ich glaube nicht. Ich habe mit meinem Anwalt gesprochen. Der Leichnam wurde ja auch sehr früh freigegeben. Mhm. Und für die ist das abgehandelt. Ne? Mhm. So, und es war einfach ein tragischer Unfall, sagt die Polizei. Was sagt denn der Anwalt? Was könnte man denn machen? Man kann eigentlich gar nichts mehr machen. Das heißt, man hätte den Jungen vorher untersuchen lassen müssen. Man hätte die beschlagnahmen lassen müssen, die Leiche. Mhm. Und hätte dann ein anderes Verfahren einleiten müssen. Ne? Ja, hätte rechtsmedizinisch untersucht werden müssen. Genau. Wenn das Ding ist einfach, wenn zu viele Leute aussagen, das war ein Unfall, dann knüpft die Polizei da dran an. Mhm. So, und dann ist es halt ein Unfall. So, und dann wird die Leiche auch freigegeben. Ne? Hätte jetzt irgendeiner gesagt, der war viel zu schnell, dann würde der Hase anders laufen. Na, ich wundere mich aber, dass die Polizei das nicht einschätzen kann, wie du das gerade, dass die da nicht stutzig. Gut, das können wir jetzt hier nicht klären. Ich weiß es nicht. Du hast gerade immer von dem Vater des Kindes gesprochen. Was ist mit der Mutter? Ja, zu der Mutter kann ich nur sagen, ich hasse sie wie die Pest. Oh. Sie hat so viel Unglück über unsere Familie gebracht, dass es das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Das heißt, beiden leben nicht zusammen, dein Bruder und die? Nein, die, schon lange nicht mehr. War denn diese Mutter auf der Beerdigung ihres Sohnes? Ja, natürlich war sie da. Aber ich habe sie nicht beachtet. Sie ist für mich das Allerletzte. Ja, das können wir jetzt nicht vertiefen. Ich merke schon, da ist irgendein großes anderes Problem. Aber du hast ja angerufen wegen der Trauer und wegen der... Ja, genau. Ich werde jetzt dich bitten, dich aufzulegen, und wir werden dich nochmal zurückrufen, Heinz. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann einen rechtlichen Rat, den wir dir, oder eine Anlaufstelle, wo du dir nur noch einen Rat holen kannst. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal im Hintergrund. Ja. Mein Beileid für dich und für die Familie, dass so etwas Grauenhaftes passiert ist. Und fahr du vorsichtig, dass dir nicht noch was passiert. Fall. Ja. Nee, auf jeden Fall. Dann danke ich dir, Domian. Sehr gerne. Und du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Ich danke dir. Auf Wiederhören, Heinz. Ja, bis dann. Danke. Tschüss. 1:25 Uhr haben wir. Und jetzt bin ich verbunden mit Andreas. Andreas ist 54. Hallo, Andreas. Hallo, Domian. Ich grüße dich. Andreas, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema Spielsucht. Mhm. Automatenspiel und vorher das Casino-Spiel. Und das betrifft dich? Das betrifft mich, ja. Ich bin 54 Jahre alt und spiele seit circa 30 Jahren. Habe nicht nur mich kaputt gemacht dadurch, sondern meine Frau, meine Ehe, meine Kinder. Du lebst getrennt. Ich bin geschieden. Ich lebe getrennt, ja. Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Kinder und auch zwei Enkelkinder, die jetzt, sagen wir mal, in geordneten Verhältnissen leben, aber die damals auch diese ganze Situation mitbekommen haben. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 10, der Junge war 5 Jahre alt. Ich habe, wie gesagt, alles, was mir lieb und teuer war, verspielt. So habe ich den Eindruck, meinen ganzen Verstand verspielt. Ich weiß im Grunde genommen überhaupt gar nicht mehr, wie ich aus dieser ganzen Sache noch rauskommen soll. Du bist und du spielst aktuell immer noch. Ich spiele immer noch, ja. Wie viel Geld, wenn man das überhaupt sagen kann, in den 30 Jahren hast du denn verspielt? Ja, die Frage wurde mir schon gestellt. Ich habe darüber eigentlich keinen genauen Überblick mehr. Wenn ich das Ganze mal zusammenfasse, sind das mit Sicherheit 150.000 Euro gewesen, die verspielt wurden und die Schulden, die ich jetzt noch habe, die sind horrend. Ja. Wie hoch sind denn die Schulden, die du im Moment noch hast? Ja, ich sag, wenn ich das alles zusammenfasse, sind das mit Sicherheit die 150 Euro, die nicht getilgt wurden, sondern... Die 150.000? 150.000 Euro, ja. Also die an Schulden jetzt auch irgendwie noch auf dir lasten, meinst du? Ja, die lasten jetzt noch auf mir. Genau. Wie lebst du denn? Gehst du noch einem Beruf nach? Nein, ich bin seit längerer Zeit arbeitslos mit kurzen Unterbrechungen. Ja, ich bin LKW gefahren, aber das konnte ich körperlich nicht mehr machen und hatte zwischendurch ein paar Jobs gehabt. Ja, aber das heißt doch, dass du wenig Einkünfte hast. Wie kannst du denn spielen? Woher kommst du an das Geld? Ja, das ist, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist ja auch kein Problem, das ist schlimm für mich. Ich habe Leute betrogen, belogen, gemacht, getan und das Allerschlimmste ist, ich habe das komplette Geld meines Vaters, der noch lebt, der ist mittlerweile 89 Jahre alt, soweit verbraucht, dass mein Vater jetzt 10 Monate keine Miete mehr bezahlt hat in seiner alten Wohnung, in der er lebt. Meine Mutter ist vor 6 Wochen verstorben. Wie viel Geld hast du denn von dem Papa verbraten? Ich kann halt auch nicht genau sagen, seit Anfang dieses Jahres habe ich die Verfügung über sein Konto mit seinem Einverständnis und ich habe also monatlich sicherlich 1.000 Euro von seinem Konto genommen, von seiner Rente, wo er eben halt die ganzen Sachen von bezahlen musste. Wie ist dein, ist dein Vater noch bei klarem Verstand? Er ist etwas dement, so. Aber er ist noch nicht so, wie es meine Mutter war, die seit 3 Jahren demenzkrank war und dann schließlich und endlich am Herzversagen verstorben ist. Soweit ist es noch nicht. Ja, ich frage deshalb, wie kann er dir eine Vollmacht geben? Das ist ja das Schlimmste, was man tun kann. Nein, er hat mir nicht direkt eine Vollmacht gegeben. Mein Vater ist also nicht mehr in der Lage, sich selbst aus dem Haus zu bewegen und so weiter und so fort. Ja, er gibt mir seine Karte Anfang des Monats, um dass ich dann das Geld abhole und er schenkt dir das Vertrauen, der alte Mann, der alte kranke Mann, ja, und du richtig nutzt es und aus. Ich nutze es vollkommen aus. Ich glaube, man kann kaum mehr tiefer sinken, als du schon gesunken bist. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Und wenn du das so sagst, dass du die Familie quasi zerstört hast und deinen Kindern so viel angetan hast und über 30 Jahre nicht den Arsch hochbekommen hast, da rauszukommen und jetzt stürzt du auch noch den alten kranken Mann ins Unglück. Das ist schlimm. Ja. Das ist erschütternd schlimm, das will ich dir wirklich sagen. Warum ziehst du nicht die Notbremse? Es geht nicht. Es geht nicht? Du kannst dich einweisen lassen in die Klinik. Ich habe vor circa 10 Jahren, war ich 3 Jahre in ambulanter Behandlung. Das heißt also, es gibt in Una einen Kreis, der süchtige Spieler berät. Da bin ich gewesen. So. Ich bin seinerzeit mit meiner Lebenspartnerin dahin gefahren, die mir da auch noch helfen wollte und so weiter. Aber ich habe auch in dem Moment, wo ich da regelmäßig hingegangen bin, trotzdem weitergespielt und habe, ich sag mal, meine ganzen Leute belogen und Drogen und so weiter. Okay, so weiter. Das liegt 10 Jahre zurück. Es war eine ambulante Behandlung. Jetzt ist jetzt. Richtig. Und ich sage, warum gehst du nicht in eine Klinik? Wie du gerade so schön gesagt hast, ich krieg den Arsch nicht hoch. Und der Weg für mich ist eigentlich dieser, dass ich immer noch die Möglichkeit habe, wie gesagt, irgendwie an Gelder zu kommen. Und ich gehe da den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Und ich selber... Genug der Asche, die du jetzt auf dein eigenes Haupt geschüttet hast. Das ist ja zunächst mal beeindruckend, wenn jemand so viel selbstkritische Worte sagt. Das beeindruckt mich schon. Aber ich bin in dem Moment nicht mehr beeindruckt, wenn das in Selbstmitleid ausartet und Jammerei. Weißt du, was die richtige Abfolge ist? Dass man sehr selbstkritisch auf sein Leben schaut. Und da hast du wirklich keinen schönen Anblick. Das hast du ja gerade so gesagt. Ja, richtig. So, wenn du mir jetzt das so darlegst, dann erwarte ich von dir eine knallharte Konsequenz. Und ich erwarte nicht von dir zu sagen, es geht nicht, ich kann nicht und da habe ich schon versucht, es geht nicht und so. Das ist doch erbärmlich. Das ist erbärmlich, ja. Ja, ich gebe dir da vollkommen Richtung, ja. Aber ich sage ganz einfach, ich kann es nicht. Warum lässt du dich nicht einweisen in eine Klinik? Dann bist du sofort in einer, du kannst dich in eine geschlossene Klinik einweisen lassen. Welchen Weg müsste ich denn da gehen? Ja, das können wir dir gleich natürlich sagen. Also weil ich glaube, das ist so schlimm bei dir, dass das nur die Radikalkur hilft. Ja. Dass du dich erstmal komplett dem Alltag und der Welt entziehst, um in fachkundiger Betreuung mit dir zu arbeiten, mit dir arbeiten zu lassen. Ja. Ich stelle das gerade, mir tut auch der alte Mann so leid. Mir tut alles leid, deine Kinder auch, aber auch jetzt dieser alte Mann, der ist 89, sagst du. Richtig. Der hat ein paar Kulten gespart, ein paar tausend Euro, um übers Leben zu kommen und du verballerst das alles. Ist doch furchtbar. Ja. Und du sagst, der kann schon seine Miete nicht mehr zahlen oder was kann er da nicht zahlen? Ja, das Schlimmste ist, es liegt bereits eine Räumungsklage vor. Ist das über das Gericht für meinen Vater, ja. Ist das eine Wohnung oder ist das ein Altenheim? Nein, das ist kein Heim, das sind altengerechte Wohnungen. Ja. Er lebt aber noch in seiner Wohnung vollkommen autark und selbstständig so. Und so weiter. So, und da liegt eine Räumungsklage vor. Das, ja. Das bedeutet für den alten Mann, wohin, wenn er da raus muss? Ja, das sind so Sachen, wo ich... Weißt du, wenn ich das höre, Andreas, dann will ich von dir wirklich nicht hören, ich kann es nicht oder ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist wirklich unerträglich, wenn du sagst, ich kann es nicht. Was passiert denn? Diese nochmal, was passiert denn mit dem alten Mann dann? Ich weiß es nicht, Domian. Ich habe keine Ahnung. Wir haben Anträge gestellt hier beim Sozialamt, die natürlich auch die Abfolge sehen wollen, wieso das Geld weg ist, wieso die Rente weg ist und so weiter und aus welchem Grunde dann auch irgendwelche Sozialhilfen für meinen Vater ablehnen. Ich sag mal auch zu Recht, in dem Sinne ganz klar. Gibt es eigentlich noch Geschwister? Nein, ich bin ganz allein. Weiß der alte Mann, dass diese Räumungsklage ansteht? Das weiß er, ja. Aber er überblickt die Situation nicht mehr. Mhm. Wie viel Geld hat er denn noch auf seinem Konto? Momentan ist überhaupt kein Geld auf dem Konto, gar nichts. Er hat. Wie viel Rente kriegt er? 1400 Euro knapp. Wann kommt die nächste Rente? Die kommt jetzt zum 1. Also regelmäßig zum 31. respektive zum 1. So, und eigentlich würdest du dann wieder dahin latschen und die 1400 Euro holen? Würde ich. Unfassbar. Ja. Wie viel Geld muss er noch, wie viel Geld brauchte er, um diese Räumungsklage zu verhindern? Wie viel Geld muss da nachgezahlt werden? Es sind 10 Monatsmieten offen, das sind ca. 4.400 Euro plus der Kosten des Gerichtes, die ja auch mit anstehen, 1.800, also gute 6.000 Euro. Und es gibt kein weiteres Sparkonto von ihm? Nein. Das gibt es leider nicht, oder was heißt leider, das wäre natürlich dann auch leer gewesen. Da sind überhaupt keine Möglichkeiten. Ich will eigentlich gar nichts mehr von dir hören, Andreas. Okay. Nein, ich will dich jetzt nicht hier rausschmeißen, weiß Gott nicht. Ich will keine Argumente mehr hören. Ich will, dass du gleich mit meiner Psychologin sprichst, was die Klinikgeschichte anbelangt. Hab aber natürlich ein schales Gefühl gerade, weil wir nichts machen können für deinen Papa. Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Du bist schuld und der Mann muss leiden. Ja. Es gibt da noch weitaus andere Probleme. Die beziehen sich auch auf den Heimaufenthalt meiner Mutter, die beziehen sich jetzt auf diese ganze Sache meines Vaters und so weiter. Also es haben sich innerhalb des letzten knappen Jahres haben sich noch mal mindestens circa 20.000 Euro Schulden aufgehäuft. Du bist 54 Jahre alt. Ja. Du hast dich so immens reingeritten in alles. Wenn du jetzt die Notbremse ziehst, hast du hoffentlich vielleicht noch 30 Jahre vor dir, wo du, wie auch immer, in welchen Lebensbereichen du vieles wieder gut machen kannst. So musst du es sehen. bade dich nicht in deiner Schuld. Das bringt nichts mehr. Jetzt ist das passiert, was ist passiert. Ja. Reiß jetzt das Ruder rum und mach, rette noch, was zu retten ist und nehme dir vor, ein vernünftiges Leben in Zukunft zu führen. Hör auf, dich zu bejammern und dich im Selbstmitleid zu suhlen. Ich will nie, wir werden uns wahrscheinlich nicht wiederhören, aber wenn wir uns öfter sehen würden, würde ich dir sagen, ich will nie von dir mehr hören, ich kann nicht. Du kannst, verdammt nochmal, du kannst. Ich habe neulich hier, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich hatte vorige Woche eine Frau hier, die war 30 Jahre, schwerst alkoholabhängig. Ja. Schwerst alkoholabhängig. Und die hat das geschafft. Das hat mich sehr, sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und dann schaffst du das auch. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Christina, meiner Psychologin, angerufen. Das kannst du lieb von dir, Dummel. Ja. Ich bedanke mich bei dir für deine guten Worte. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht was machen kann. Ich hoffe sehr. Ich hoffe es wirklich sehr, Andreas. Alles Gute und viel Glück wünsche ich. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1.38 Uhr haben wir, gleich 39. Und jetzt der Themenhinweis für unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Themennacht und da heißt das Thema Bettelarm und Stein. Reich. Waren wir gerade auch schon wieder ein bisschen dran an dem Thema mit dem Anrufer Andreas. Also, ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unter großer Armut leiden. Also entweder verschuldet oder unverschuldet. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Menschen, die unverschuldet sehr arm sind, was ja auch eine Schande ist für unsere Welt und unsere Gesellschaft, dass das überhaupt möglich ist. Und auf der Gegenseite möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die über ein Vermögen von mindestens 1 Million Euro verfügen. Also die richtig reich sind oder die vielleicht noch reicher sind, steinreich sind. Die den Reichtum entweder erarbeitet haben durch sehr viel Fleiß und vielleicht auch Geschicklichkeit. Ja, oder denen der Reichtum geschenkt wurde, beispielsweise durch Erbschaft oder durch einen großen Gewinn. Bettelarm und steinreich, das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch anmelden per Mail domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung anrufen oder natürlich auch während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Herzlich willkommen, sage ich, zu Tim und Tim ist 23. Hallo Tim. Hallo Domian, schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Also zuallererst würde ich sehr gerne den ersten beiden Anrufen der heutigen Sendung viel Kraft wünschen. Dass sehr nett. Ich mag es mir gar nicht vorstellen, dass sowas mir passieren würde. Ja, das ist unvorstellbar, wenn man sich versucht, da reinzudenken. Es geht eigentlich gar nicht. Nein, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Ich will es gar nicht. Mhm. Aber sehr nett. Sehr nett, als Außenstehender muss ich sagen, ich wünsche euch wirklich viele Freunde und alles Gute für eure Zukunft. Das ist auch sehr wenn nett. Es jetzt wahrscheinlich ein bisschen plump klingen mag. Ja, aber es ist trotzdem sehr nett, dass du sagst, Tim. Was ist denn dein Thema, weswegen du angerufen okay. hast? Okay, ja. Ihr hattet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Frau in der Sendung, die Beatmungspatienten pflegt. Genau. Und ich finde es sehr gut, muss ich sagen, dass das Thema mal angesprochen wird. Und ich habe mir gedacht, ich berichte dabei etwas dazu von der anderen Seite. Ehe du jetzt was sagst. Bist du Beatmungspatient? Ja. Ich höre es nämlich am Schlucken. Das hört man, ne? Ja, so meine Stimme klingt vielleicht ein bisschen, ich sage mal, nicht ganz so vollmundig wie die von anderen Menschen, oder? Okay, aber man kann dich wunderbar verstehen, Tim. Ich höre gerade aus meiner Regie, dass wir ein Bild von dir haben. Dürfen wir das mal zeigen? Ja, natürlich. Dann machen wir das doch glatt mal. Ah, du sitzt also in einem Rollstuhl? Genau, ich habe eine sogenannte spinale Muskelatrophie. Ja. Das ist umgangssprachlich bekannt als Muskelschwund. Es führt quasi dazu, dass die Muskeln bei mir nicht mitwachsen. Also. Das heißt also auch. Was? Ich wollte sagen, das heißt auch, dass die Atmung dann auch nicht eigenständig funktionieren kann. Sie funktioniert eigenständig, aber nur über eine gewisse Zeit. Es ist so, dass ich halt keine Muskelkraft aufbauen kann im ganzen Körper. Mhm. Das heißt, die einzigen Muskeln, die ich im Moment wirklich gut bewegen kann, sind noch die Gesichtsmuskeln und vielleicht die Finger. Wenn ich dich da so sehe, dann kann ich mir fast vorstellen, kannst du überhaupt ein Telefon halten oder ein Handy halten? Nein, das kann ich nicht. Darum steht gerade ein Assistent neben mir. Also, schöne Grüße an den Assistenten. Ja, danke. Werde ich aufrichten, Domian. Jetzt erzähl doch mal bitte von dieser Beatmung, wie das funktioniert bei dir. Genau, also ich werde dauerbeatmet. Also ich bin quasi ein etwas schwererer Beatmungspatient schon. Und zwar seit 19 Jahren. Ich war 4 Jahre alt, als ich leider in einem Jahr sehr viele Lungenentzündungen hatte. Mhm. Und dann irgendwann hat man gemeint, er schafft es nicht mehr mit seiner eigenen Beatmung, diesen Lungenentzündungen das heißt so lange vorzubeugen oder diese Lungenentzündungen zu bekämpfen. Und dann hat man mir einen Luftröhrenschnitt gelegt, um mir bei der Beatmung zu unterstützen. Ach so, das heißt, die Beatmung läuft durch die Luftröhre am Hals. Ja. Du hast keine Maske auf oder sowas? Nein, heutzutage gibt es, da muss ich sagen, zum Glück viel mehr Möglichkeiten, wie man auch bei kleinen Kindern, wie ich damals war, eine Maske einstellen kann. Mhm. Damals habe ich eine Maske leider nicht so gut akzeptiert. Das heißt ja, Tim, dass du dein ganzes Leben oder dein bewusstes Leben so verbracht hast jetzt in dem Zustand. Genau. Also ich kann mich auch nicht mehr an der Zeit vor der Beatmung erinnern, muss ich sagen. Nur ist die Beatmung. Und vielleicht will ich es auch gar nicht. Vielleicht, ja. Nun ist die Beatmung die eine Sache und die gesamte Erkrankung muss man ja dazu auch denken. Ja, natürlich. Hat sich der Zustand bei dir in den letzten Jahren verschlechtert? Ja, hat er sich, aber nicht so schlimm wie prognostiziert. Also ich sage es jetzt mal ganz drastisch, mit meiner Diagnose hätte ich eigentlich eine Lebenserwartung von 5 Jahren gehabt etwa. Von 5 Jahren nur? Und nun bist du stolze 23? Bin ich. Und inzwischen bin ich zum Glück auch relativ stabil, dass ich hoffe und denke, dass ich noch einige Jahre weitermachen kann. Denn im Moment verschlechtert sich nicht viel. Ja, das wollen wir dir natürlich von Herzen wünschen. Wie lebst du? Das war ein Grund meines Anrufs eigentlich, weil Donnerstag in der Sendung, ich habe tierischen Respekt vor Menschen, die sich mit solcher Hingabe um Beatmung kümmern und auch das Thema publik machen wollen. Mhm. Aber ich hatte in der Sendung so ein bisschen den Eindruck, dass eben doch Beatmungsfälle gezeichnet werden, die, sage ich mal, nicht so selbstständig sind. Und daher wollte ich einfach mal anrufen, um ein positives Beispiel vielleicht für manche Leute, die zuhören, geben zu können. Das wäre mir sehr... Genau. Also meine Frage war, wie lebst du? Du sagst, ja, genau. auf dem Foto siehst du ja so... Ziemlich, natürlich im ersten Moment angeschlagen aus, aber dennoch vital. Wie lebst du? Ich wurde seit einem Jahr selbstständig. Ich wurde mit 24 Stunden Assistenz. Das heißt, das sind in der Regel Studenten oder... die immer bei dir sind. Teilweise Fachkräfte, die immer bei mir sind. Ja, aber du wohnst alleine in dieser Wohnung. Ich wohne alleine in dieser Wohnung seit einem Jahr. Gehst du einer beruflichen Tätigkeit? Nee, das kannst du nicht, ne? Oder doch? Ich studiere. Du studierst? Ja. Ja, das ist ja sensationell. Ich mache nächstes Jahr meinen Master in Mathematik. Nein! Wie spektakulär! Du machst deinen Master in Mathematik? Ja. Respekt, Junge, Respekt. Also mein Wunsch wäre es auch, irgendwann mal in der Forschung also so tätig zu sein. Das ist ja Wahnsinn. Ob das aber klappt, also im Moment muss ich sagen, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das Studium werde ich auf jeden Fall durchziehen. Sag mal, wie geht denn das? Muss dann dein Assistent auch immer mit in die Uni fahren? Der muss mich mit in die Uni fahren und der muss mich auch begleiten, immer. Also der darf nicht weit weg von mir. Ja. Weil es kann immer sein, also siehst du, ich kann nicht mehr abhusten, ja? Und wenn sich in meiner Lunge Sekret bildet, was relativ schnell passieren kann, dann muss der Assistent den Sekret, sagt man, absaugen. Ach so. Geht mit so einem Katheter. Ja. Ich weiß. Wie geht denn das so rein praktisch in der Uni? Du kannst deine Hände nicht bewegen. Wie schreibst du deine Arbeiten? Wie machst du all das, was man so als Student machen muss? Also ich sag mal so, ich habe ein bisschen das Glück, dass ich mit der Mathematik eine Leidenschaft habe, die jetzt in erster Linie doch eher in Kopf stattfindet, zum Glück. Mhm. Und ja, also Klausuren, dafür habe ich eine sogenannte Klausurassistent. Mhm. Achso, das ist jemand, dem diktierst du dann, wie was geschrieben werden soll? Genau, das ist meistens so ein Lehramtsstudent aus den höheren Semestern. Aber diesem Lehramtsstudent muss die Uni doch dann sehr vertrauen, dass ihr nicht schummelt miteinander. Ab und zu ist eine Aufsichtsperson dabei, aber in vielen Fällen ist es wirklich Vertrauenssache. Ja. Das finde ich ja wirklich toll, dass das an der Uni, wo du bist, dass das auch dann alles so ermöglicht wird und du diesen Weg. Es muss ermöglicht werden. Ich meine, wenn ich das beantrage, sie haben fast keine Möglichkeit, das nicht zu machen. Ja, klar. Also ein ganz im Leben stehender Mensch bist du. Mann bist du. Könnte man sagen, ja, wobei ich sagen muss, ich fühle mich zwischenzeitlich schon ein bisschen einsam. Das ist mir klar, dass du natürlich, dass das ein relativer Ausspruch war. Das wollte ich dich jetzt auch fragen. Du gehst deine Arbeit als Student nach und wirst wahrscheinlich auch viel lesen zu Hause. Aber dennoch. Also ich habe mein Beatmungsgerät vielleicht auch zur Erklärung unterwegs, immer in einem Motorradkoffer, in meinem Rollstuhl. Ja, na klar, sicher. Also man sieht von außen eigentlich gar nicht, dass es überhaupt ein Beatmungsgerät ist. Nun bist du 24 Stunden in einer Betreuung. Das heißt, 24 Stunden ist schon immer jemand da, aber dennoch fühlst du dich einsam. Warum? Weil es mir sehr schwer fällt, Kontakt zu Leuten aufzubauen. Und ich verbinde das in erster Linie gar nicht mal mit meiner Behinderung. Sondern? Ich sage es mal so, ich fühle mich unerfahren in vielen Situationen auch. Ich habe auch jetzt, sage ich mal, in meiner Schulzeit leider nicht die sozialen Kontakte gehabt, die man als Jugendlicher hat. Mhm. Ich bin auch nicht auf Leute zugegangen, obwohl ich akzeptiert wurde. Obwohl du sehr selbstbewusst klingst, auch so im Gespräch jetzt? Ja, also wenn ich so mit jemandem reden kann, so wie jetzt, dann geht's mir auch gut, dann freue ich mich darüber. Ja. Tim, du bist ein junger Kerl. Hast du dich schon mal verliebt? Verliebt habe ich mich schon 2-3 Mal, aber das war heimlich. Ich traue mich leider nicht, das einer Frau wirklich zu sagen, weil sag mal so, Domian, mich beschäftigt das Thema ja auch. Wie würdest du als sehr, sehr vernünftiger Mensch eigentlich reagieren, wenn dich eine Frau im gleichen Alter ansprechen und vielleicht so ein bisschen anbaggern würde, die so schwer behindert ist. Das ist in der Tat ein Problem. Ich traue mich das wirklich nicht. Also, ich verstehe das. Ich würde es genauso denken wie du. Ich glaube, ich würde, also wenn ich mich in dich hineinversetze, würde ich mich auch nicht trauen. Ja, aber irgendwann muss ich denn weg. Also ich ganz wegdenken kann man das Thema natürlich nicht. Ich glaube, es ist natürlich, dass man sich erstmal nicht traut und man darf es nicht wegdenken. Und es gibt dennoch auch immer wieder Geschichten und Konstellationen, wo Pärchen zueinander finden, wo einer schwer, einer schwerbehindert ist und der andere überhaupt nicht behindert ist. Wie ist das mit Sexualität? Funktioniert das bei dir aufgrund deiner Erkrankung? Es funktioniert gewissermaßen schon. Also mich zu befriedigen ist nicht so schwer. Naja, okay. Hätte ja sein können, dass die Erkrankung das auch runterschiebt. Das Thema ist eher, was kann ich in einer Sexualität wirklich jemandem geben? Ja, ich verstehe. Aber auch generell, also es geht mir nicht nur darum. Ich habe schon ein bisschen Schwierigkeiten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, sage ich mal. Aber wobei du ja eigentlich Ich war jetzt Samstag auch auf einem Punkrock-Konzert zum Beispiel. Mhm. Und war in der Disco noch danach. Mhm. Also, nur für alle Leute, die vielleicht zuhören, das geht mit Beatmung. Ja, glaube ich auch. Aber ich bin dort wieder mit keinen fremden Leuten ins Gespräch gekommen. Und das passiert eigentlich nicht. Aber du hast doch eigentlich einen ganz guten ein gutes Multiplikationsfeld in der Uni. Warst du schon mal mit Mathematik und Informatik an der Uni? Gute Antwort, gute Antwort. Ich verstehe, ich habe schon verstanden. Kennst du The Big Bang Theory? Nee. Ja, natürlich, ja klar, ja, klar. Frage beantwortet. Ja. Tim, meine Zeit läuft rum. Ich freue mich so, dass du angerufen hast. Ich wollte, das wird ich. Toller Typ. Ich sagen ganz kurz, warum ich auch angerufen habe. Ich lese nämlich immer wieder leider Fälle von Ärzten, die jungen Eltern teilweise, deren Kinder schwer erkrankt sind, aber mit verschiedenen Erkrankungen, abraten davon, in lebensgefährlichen Situationen eine Beatmung machen zu lassen, mit der Begründung, das Kind hätte keine Lebensqualität mehr oder so. Aber du bist der beste Beweis, dass es dann... Also mich kotzt das richtig an, muss ich echt sagen. Ja. Jetzt also wie die Eltern sich entscheiden, ist mir egal, aber man soll sich wenigstens bei einem richtig guten Facharzt für Beatmung darüber informieren. Und genau, das haben wir jetzt auch so als... Die beste Meinung vertrauen. Genau, das haben wir jetzt als gut das Botschaft noch rausgebracht. Lieber Tim, Das wollte ich im Wesentlichen sagen. Sehr gut. Tausend Dank, dass du angerufen hast. Und als kleiner ich Tipp freue mich von mir, auch sehr, dass ich anrufen durfte. Danke so mehr. Dennoch, als kleiner Tipp, auch wenn ich an deiner Stelle auch gehemmt wäre und ängstlich wäre, sei offensiver. Du hast überhaupt gar nichts zu verlieren. Nichts, gar nichts. Du kannst, wenn nur, gewinnen. Ich habe auch einen Freund, der hat gesagt, der sagte im Rollstuhl, wenn dir in der Disco eine Frau gefällt, ganz einfach umfahren, abschleppen. Ja, genau. Tim, in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss, ciao. Und viel Erfolg auch mit deiner Sendung. Ich höre sie wirklich gerne zurzeit. Sehr nett, vielen Dank. Tschüss, Tim. Tschüss, Domian. Das war der tolle Tim. Der schlaue Tim, der bald Master in Mathematik ist. Wow. Anja, 36. Guten Morgen, Anja. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Anja. Hallo. Du bist nicht Master in Mathematik. Nein. Nein. Definitiv nein. Über was reden wir beide? Also wir reden eigentlich, oder ich würde gerne darüber reden, dass ich seit 18 Jahren in eine Frau verliebt bin. Ja. Die mittlerweile allerdings auch wieder verheiratet ist, auch ein Kind hat, was jetzt 4 Jahre alt wird. Mhm. Die Frau sagt mir auch selber, sie liebt mich. Und sie möchte gerne das Leben mit mir weiter verbringen, auch die Zukunft und so weiter, aber sie kann sich nicht trennen. Moment, 18 Jahre verliebt, heißt, da ist auch schon mal was gelaufen zwischen euch beiden? Ist auch schon mal was gelaufen, ja. Ach so, und dann ist sie zu einem Mann wieder gegangen? Richtig, genau. Sie war damals schon mal vor 18 Jahren halt verheiratet, da hatten wir uns dann auch kennengelernt. Sie hatte sich damals dann schon getrennt von diesem Mann wegen mir, hat aber dann auch wieder einen anderen kennengelernt. Ja, wie... Lauf des Spiels dann halt ist. Was für eine tragische Geschichte, wenn sich das über 18 Jahre hinzieht. Ja, das zieht sich schon ganz lange hin. Vor allen Dingen auch tragisch für dich. Mhm, auf jeden Fall. Irgendwann, sie hat ihr Kind bekommen, hatte noch wieder einen Freund oder einen Mann und hat da ihre schönen Erlebnisse gehabt. Warst du denn in den Jahren, in denen sie jetzt weg ist, solo und hast immer nur auf sie gewartet? Ich war nicht solo, wir hatten 6 Jahre keinen Kontakt. Ach so. Und in den 6 Jahren hatte ich eine andere Beziehung, habe aber auch selber für mich entschieden. Ich habe sie betrogen dadurch. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, habe mich im Endeffekt auch dann von meiner Beziehung getrennt, die ich hatte. Das heißt, da ist eine ganz tiefe Verbindung zwischen euch beiden, ja, die über so viele Jahre und so viele Lebensturbulenzen hinweg hält. Genau. Und sie kriegt jetzt... Sie kriegt den Dreh nicht, wenn man so sagen will. Ich wollte es jetzt mal... Ja gut, sagen wir so, sie kriegt den Dreh nicht. Ja. Sie liebt ihren Partner nicht mehr? Die haben Schwierigkeiten. Sie sagt, das ist, ich sag mal so, Macht der Gewohnheit, weil er halt da ist, eventuell auch mal fürs Kind. Sie kann nicht mit ihm, sie kann aber auch nicht ohne ihm, sie kann aber genauso wenig auch nicht ohne mich. Wie ist denn euer Verhältnis im Moment? Also wenn ich ehrlich bin, sie war letztes Wochenende noch bei mir und ich sag mal, wir sind im Bett gelandet, auf gut Deutsch gesagt, und ja. Also ihr seht euch regelmäßig jetzt wieder? Wir sehen uns alle 2 bis 3 Wochen spätestens, ja. Der Mann weiß von dir nichts? Der weiß von früher, aber nicht von jetzt. Besuchst du auch sie, wenn der Mann da ist? Ja, mache ich auch. Ach so. Nur halt, dann ist es, ich sag mal, rein freundschaftlich, ne? Natürlich. Da darf nichts anderes passieren. Man trinkt einen Kaffee, man raucht eine zusammen. Wie alt ist das Kind jetzt? Das wird jetzt 4. Mhm. Und sie schiebt halt jetzt das Kind vor und sagt, sie kann wegen dem Kind ja, sich nicht trennen. Das machen die meisten, die in einer solchen Lage sind und feige sind. Genau. So sehe ich das eigentlich auch. Ja, sehe ich auch so. Finde ich für dich eine ganz blöde Situation, muss ich sagen. Eine ganz blöde. Wo man so hin und her gerissen ist, vielleicht zwischen großer Liebe, Sehnsucht und auch Zorn. Ne? Ja, genau. Mhm. Jetzt ist die Frage, stelle ich sie vor die Wahl? Was sagt sie denn so? Sagt sie, wie hält sie dich hin? So gefragt. Also sie war ja, wie gesagt, am Samstag war sie hier. Und dann, ja, gut, wir sind auch im Bett gelandet. Sind auch einige Worte gefallen. Ich habe ja auch gesagt, ich will sie so, wie sie ist, mit Kind, mit allen Problemen, was da noch dranhängt. Das hast du klar so gesagt. Was erwidert sie dann? Sie sagt, ich weiß, dass du mich willst. Und sie ist auch heulend von mir weggefahren. Kannst du dir auch nichts verkaufen? Nee, nicht wirklich. Sie ist heulend von dir weggefahren? Ja. Und du glaubst, dass diese Frau dich auch liebt? Ich glaube es nicht nur, ich sag mal so, ich weiß es. Also so wie sie erzählt, weiß ich es. Das kann natürlich jetzt die nächsten 10, 20 Jahre so weitergehen. Ja, aber ganz ehrlich gesagt nicht mit mir. Nee, das würde ich dir auch nicht raten. Da gehst du vor die Hunde. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich finde ja, in diesen Fällen sage ich ja immer, und ich würde das privat genauso machen, ich würde diese Person jetzt nach einer gewissen Zeit schon vor ein Ultimatum stellen. Ja, das habe ich mehr oder weniger heute ja getan. Ich habe sie gefragt, er oder ich. Sie hat jetzt Zeit bis morgen Mittag. Habe ich ihr jetzt so gegeben. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich den Kürzeren ziehe, weil sie den Mut nicht hat. Bis morgen Mittag ist vielleicht auch jetzt ein bisschen kurz. Aber dass du das grundsätzlich machst, finde ich schon sehr entschlossen. Und du musst auch entschlossen sein. Ja. Dieser Kontakt, wie er jetzt wieder ist, wie lange läuft der denn jetzt schon wieder? Seit anderthalb Jahren. Ja. Na gut, dann kannst du ihr vielleicht noch ein paar Wochen geben, aber dann muss sie irgendwas machen. Ja, denke ich auch. Da muss sie was machen, ja. Also, ich bin da auf deiner Seite, Anja. Ich finde es auch nicht moralisch verwerflich, da jemanden in gewisser Weise unter Druck zu setzen. Mhm. Vielleicht brauchst sie diesen Druck auch. Ja, das ist möglich. Man weiß es nicht. Es kann auch sein, dass du sie dadurch verlierst. Aber vielleicht ist es dann auch klar, dass es nicht geht mit euch beiden oder mit dieser Frau nicht geht. Naja, klar. Eine Entscheidung muss er her, das ist richtig. Anja, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Ja, ich weiß. Wir haben alles besprochen. Ich wünsche dir viel Glück dennoch. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Steffi Trossen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Schöne